Lord, thank you for this morning. Herr, danke für diesen Morgen. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte zu unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Stay in 1 Chronicles 4 and I want to read a little bit from Genesis chapter 35. Bleibt in Chronik 4 und ich möchte ein bisschen aus Genesis 35 lesen. Okay, this is regarding Rachel, the wife of Jacob. Da geht es um die Rahel, um die Frau vom Jakob. You can look for that. How many people called their mother today already? Wie viele haben heute schon ihre Mutter angerufen? Not yet, right? Right. Yeah, very good. You're going to call your mothers today, right? Everybody. Aber ihr solltet sie heute anrufen. I don't have to remind you. Mother's Day. Muttertag. What a beautiful day. Ein wunderschöner Tag. But not for everybody. Aber nicht für jeden. Sometimes. Manchmal. There are mothers who don't look forward to Mother's Day. Es gibt Mütter, die sich nicht auf den Muttertag freuen. Bad memories. Die schlechte Erinnerungen haben. Loss of a child. Die vielleicht ein Kind verloren haben. We had Rebecca lost her baby last week. Die Rebecca hat ihr Baby verloren letzte Woche. But she rejoices because she's got a wonderful child. Aber sie freut sich, weil sie hat schon ein wunderbares Kind. And there's so much joy and there's so much sorrow in one sense. Und es gibt so viel Freude und so viel Sorge zur gleichen Zeit als Mutter. Mary lost her mom this year. Mary hat ihre Mutter verloren. Brent's mother's lying in the hospital. Die Mutter von Brent liegt im Spital. You can pray for her. Könnt für sie beten. She's in a coma. Sie liegt im Koma. And so Mother's Day brings a lot of mixed emotion. Und so bringt der Muttertag viele verschiedene Emotionen. There's mothers maybe that are here whose children don't speak to them. Es gibt Mütter, die hier sind, die mit ihren Kindern keinen Kontakt haben, die mit ihnen nicht sprechen, wegen einem Missverständnis. Or bad memories of your mother, so you've broken off contact with your mom. Oder du hast schlechte Erinnerungen über deine Mutter und hast den Kontakt abgebrochen. And maybe we can bring some healing today and some celebration and some healing. Und vielleicht können wir heute doch ein bisschen Heilung und auch Feiern hineinbringen. At the same time. Zur gleichen Zeit. Because I think that maybe we cover the whole spectrum. Denn wir wollen gern das ganze Spektrum abdecken. From the most celebrative to maybe a few people that are really sad. Von dem wirklichen Sinn zu feiern bis zu den Leuten, die wirklich traurig sind über diesen Tag. I always Tag. Get a phone call after a Mother's Day or an email after Father's Day. Ich kriege immer einen Anruf oder E-Mails nach Muttertag oder Vatertag. Someone saying, I absolutely could not relate to that message. Und jemand sagt, ich habe mich absolut nicht mit dieser Botschaft identifizieren können. You didn't know my mother, you didn't know my father. Du kennst meine Mutter nicht, du kennst meinen Vater nicht. I'm going to read from Genesis 35 first. Ich möchte von Genesis 35 lesen. Starting with verse 16. Beginnen im Vers 16. This is Rebecca and Jacob. Das ist Rebekka und Jakob. Then they moved on from Bethel while they were still some distance from Ephrath. Und sie brachen von Bethel auf und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Rachel began to give birth and had great difficulty. Da gebar Rahel und sie hatte es schwer mit ihrer Geburt. And as she was having great difficulty in childbirth, the midwife said to her, und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr, don't be afraid, fürchte dich nicht, for you have another son. Denn auch der wird dir ein Sohn. Now her first son was Joseph. Der erste Sohn war Josef. And she breathed her last, as she breathed her last. Und es geschah, als ihre Seele ausging, for she was dying, she named her son Ben-Oni. Denn sie musste sterben, da gab sie den Namen Ben-Oni. But his father named him Benjamin. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Ben-Oni means son of my trouble. Ben-Oni heißt Sohn meiner Schwierigkeiten. Benjamin means son of my right hand. Und Benjamin heißt Sohn meiner rechten Hand. The son of blessing. Der Sohn des Segens. Now turn to 1 Chronicles, and that's somewhere in the historical books. Schlagen wir zum ersten Chronik. You have to kind of start from the beginning and just work your way past Samuel and Kings and you come to Chronicles. Samuel und Könige vorbeikommen, dann kommt ihr zur Chronik. Okay. This is 1 Chronicles chapter 4. Im Kapitel 4. The stories are a little similar. Das ist eine Geschichte, die ähnlich ist. Another mother here. Hier sehen wir noch eine Mutter. Who had great trouble. Die große Schwierigkeiten hatte. Verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. Und im Vers 9 steht, und Jabez war angesehener als sein Bruder. he was more abundant or prosperous. Something was special about his life. Irgendwie hat es besser gehabt im Leben. His mother named him Jabez, saying, "I gave birth to him in pain." Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Now all mothers give birth to their kids in pain. Alle Mütter haben natürlich Schmerzen bei der Geburt. What this could mean is possibly that she died also. Aber das könnte bedeuten, dass sie vielleicht auch daran gestorben ist. We don't know, but it's possible. Das wissen wir nicht, aber es wäre möglich. Kind of parallels the story of Rachel. Und es ist ähnlich zu der Geschichte mit der Rahel. And Jabez, who had this name, son of sorrow. Und Jabez hatte diesen Namen Sohn der Traurigkeit. Imagine naming your kid sorrow or. Stell dir vor, wenn du dein Kind your daughter, Traurigkeit name is sorry. Oder deine Tochter heißt, tut mir leid. You know, and yeah, and the son's name is just plain sorrow. Und der Name deines Sohnes ist hey, einfach sorrow, can you take the garbage out for me? Hey, Schwierigkeiten, kannst du einfach den Mist raustragen? Sure, Mom. Sicher, Mama. And it said that he, in verse 10, Jabez cried out to the God of Israel. Und im Vers 10 steht, und Jabez rief den Gott Israels an. Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Und sagte, dass du mich segnest und dass du mein Gebiet erweitern mögest. Let your hand be with me. Und deine Hand mit mir sei. And keep me from harm. Und du das Übel von mir fernhieltest. So that I will be free from pain. Dass kein Schmerz mich treffe. And God granted his request. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. It's interesting in Genesis chapter 3, after Adam and Eve sinned. Es ist interessant in Genesis Kapitel 3, nachdem Adam und Eva gesündigt that hatten. It says that the Lord said, "I will greatly increase the woman's pain in childbearing." Da steht, dass der Herr gesagt hatte, dass die Schmerzen bei der Geburt zunehmen werden für I die Frau. I will greatly increase it. Ich werde die Schmerzen wirklich vergrößern. I wonder what the world would be like today if he had not done that. Und ich wundere mich, was das Wort heute bedeuten würde, wenn er das nicht getan hätte. If childbearing actually was a very pleasant experience. Wenn Kinderkriegen ein totales Vergnügen wäre. It's just like wonderful. Es ist einfach wunderbar. Wow, I can't wait to have another kid. It was, wow, ich kann es gar nicht erwarten bis zur Geburt. It was like a dream. Das ist wirklich wie ein Traum. It's just the most wonderful thing I've ever experienced. Das ist das Schönste, was ich je erlebt like, habe. Wow. Einfach. It's like this like pleasant release of wow, joy. Ein wunderbarer Moment der Befreiung. And the whole time you're just laughing and just and you're just celebrating and. Die ganze Zeit lachst und feierst während der Geburt. What would the world be like? What would the kids be like? Wie wären die Kinder dann? I wonder if Isaiah chapter 49 would really be true. Ich wundere mich, ob dann Jesaja Kapitel 49 wirklich wahr wäre. Where the Lord says, "Can a mother forget her children?" Wo der Herr sagt, selbst wenn eine Mutter ihre Kinder vergisst. Can a mother forget the one whom she nursed? Kann eine Mutter die vergessen, die sie ernährt hat? Can a mother forget the one she gave birth to? Kann eine Mutter die vergessen, die sie geboren hat? Kind of brings me to a place where I think of what the Lord said. Das bringt mich dorthin, dass ich nachdenke über das, was der Herr gesagt hat. Before he died. Bevor er gestorben ist. He took the bread and the cup and he said, "Do this in remembrance of me." Er nimmt das Brot und den Wein und er sagt, tut das zu meiner Erinnerung. And in 1 Corinthians 11 Paul said, und im 1. Korinther 11 sagt Paulus, that we do this, dass wir das tun, to proclaim his death until he comes. Damit wir seinen Tod verkündigen, bis er wiederkommt. I wonder if the reason that Rachel named him Ben-Oni, ich wundere mich, ob nicht der Grund war, warum Rahel ihr Kind Ben-Oni genannt hat, if it had a great spiritual significance there, wenn das eine große geistliche Bedeutung hat, that it was not out of a reaction, dann war das nicht aus einer Reaktion heraus, but it was out of a deep truth of some kind. Sondern dann war es aus einer tiefen Wahrheit heraus. And that the changing of the name to Benjamin also meant something very deep. Und dass der Name dann auf Benjamin umgeändert wurde, hat auch etwas ganz Tiefgründiges bedeutet. And if we look to the life of Christ, we see a parallel there. Und wenn wir das Leben Christi anschauen, sehen wir da einen Vergleich. From the cross to the crown. Vom Kreuz zur Krone. Isaiah 53, he was a man of sorrow. Jesaja 53, er war ein Mann von Schmerzen. Acquainted with grief. Er war, he understood pain. Er hat wirklich Schmerzen gekannt. Jesus was a son of sorrow. Jesus war ein Sohn der Schmerzen. And yet Jesus has been lifted to the right hand of the Most High. Und wenn Jesus erhoben worden ist zur rechten Hand des Allerhöchsten. So in one sense that picture of Rachel's death is a little picture of Christ. Dann ist dieses Bild von Rahels Tod eigentlich ein Bild von Jesus. From sorrow to the right hand. Von der Sorge zur rechten Hand Gottes. And I wonder if God gave women. Und ich glaube, dass wenn Gott Frauen gegeben hat, increased their pain for a very significant reason. Oder dass er ihre Schmerzen erhöht hat aus einem ganz bestimmten Grund. Do you ever see these big football players when they do something great on television? Habt ihr schon einmal die Fußballer gesehen, wenn sie was Besonderes machen im Fernsehen? You know, these guys look like Hercules, they look like Goliath. Die schauen aus wie Herkules oder Goliath. And then they're like, ah, and then the television comes around and dann kommt die Kamera. And then they see the television and they say, sie sehen die Kamera. Hi mom. Und dann sagen sie hallo Mami. Hi mom. Hallo Mami. Like you never saw this expression on the guy's face before, right? Du hast noch nie den Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen. He's this most aggressive, passionate athlete with the meanest face. Diese aggressiven, intensiven Gesichter. And he's famous for being so aggressive and inflicting pain. Und dafür ist auch bekannt, dass er so aggressiv ist und. And then the camera comes around and it's like, "Hi mom." Und dann kommt die Kamera und dann sagt er, "Hallo Mami." Hi mom. Hallo Mami. You wonder why that is. Ich wundere mich, warum das so ist. Why isn't "Hi dad"? Warum sagt er nicht "Hallo Papa"? Why are there 125 million Mother's Day cards sent out in America every year? Warum gibt es 125 Millionen Muttertagskarten, die jedes Jahr verschickt werden Only in Amerika? 75 million Father's Day cards. Aber nur 75 Millionen Vatertagskarten. You know what I think? Wisst ihr, was ich denke? I think that God wanted to make sure. Ich denke, dass Gott sicherstellen wollte, that there was some kind of a picture. Dass es ein Bild gibt. Of his intense love for mankind. Damit wir die intensive Liebe verstehen, die er den Menschen gegenüber hat. Some kind of a picture that would foresee. Ein Bild, das dazu bringen würde zu sehen. The passion and the exaltation of Christ. Die Passion und die Erhöhung von Christus. So in his wisdom and his love. In seiner Weisheit und in seiner Liebe. He increased childbearing for women. Hat er die Geburt schwieriger werden lassen. Because women bring forth their children. Denn Frauen gebären ihre Kinder. And it costs them something. Und es kostet sie etwas. It's just an unforgettable event. Es ist einfach ein unvergessliches Erlebnis. Someone gave birth last couple weeks ago and it was just an unforgettable event. Jemand hat vor ein paar Wochen ein Kind bekommen und das ist einfach ein unvergessliches Erlebnis. Sie hat gesagt, das war das schrecklichste Erlebnis, was sie je gehabt hat in ihrem Leben. Das war nicht so ein normaler Horror, sondern ein außerordentlicher Horror. Even after the birth, it was just a horror. Sogar nach der Geburt noch. And they had prayed for a year that God would give them joy and an easy delivery. Und diese Person hat für ein Jahr gebetet, dass Gott ihnen wirklich eine freudige und eine leichte Geburt schenken würde. Und während ich mit ihr telefoniert habe, hat sie geweint. Said, why did it have to be such a nightmare? Hat gesagt, warum muss das so ein Albtraum sein? But then they said, but God showed me something. Aber dann hat sie gesagt, Gott hat mir etwas gezeigt. In everything I went through, God showed me his love for mankind. In allem, wo ich durchgegangen bin, hat Gott mir gezeigt, welche Liebe er für die Menschen hat. He showed me his heart. Er hat mir sein Herz gezeigt. And I think this is such a beautiful picture. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Bild. Because there's nothing that can compare. Denn nichts kann verglichen werden auf der Erde. There's nothing that can express the love of God more. Es gibt nichts, das die Liebe Gottes auf der Welt mehr ausdrücken könnte. What a mother goes through with her kids. Als das, wo eine Mutter durchgeht mit ihren Kindern. And it just starts with the delivery. Und die Geburt ist einfach nur der Anfang. I know, I look at my mother. Ich brauche nur meine Mutter anschauen. She had three children. Sie hat drei Kinder. Three sons. Drei Söhne. And it was just very difficult. Und es war ganz schwierig. Very difficult. Sehr schwierig. She not only had trouble with us. Sie hat nicht nur mit uns Schwierigkeiten gehabt. She also had trouble with her mom. sondern auch mit ihrer eigenen Mutter. My grandmother was a very difficult person. Denn meine Großmutter war eine sehr schwierige Person. And I watched my mom deal with us. Und ich habe meine Mutter beobachtet, wie sie mit uns umgegangen and at the same ist. Time have to deal with my grandmother. Zur gleichen Zeit sich auch um die Großmutter kümmern musste. And what I really the greatest impression of my mother. Und der größte Eindruck von meiner Mutter. That she had on my heart. The greatest impression my mother had on my heart. Der größte Eindruck, den meine Mutter auf mein Herz gemacht hat. Was my mother's love for her mother, despite who my grandmother was. Das war die Liebe, die sie für ihre Mutter hatte, obwohl sie so eine schwierige Person war. And as we turn to, as we think of Jabez and as we think of his story, and we think of the story of Rachel. Und wenn wir an die Geschichte des Jabez denken und auch an die Geschichte der Rahel. There was a statement that was made in the in Christianity Today about mothers. Es gibt ein Statement, das habe ich in einer Zeitung gelesen, Christsein heute. A mother is not God. Eine Mutter ist nicht Gott. Only a fragile human being living in a tragic world. Sie ist nur ein sehr zerbrechliches Lebewesen, das in einer tragischen Welt leben muss. But the calling of a mother is so incredibly high. Aber der Ruf, den eine Mutter hat, ist so unglaublich hoch. Because what a mother experiences is what the father experienced in the story of the two sons. Denn das, was die Mutter erleben muss, ist das, was der Vater erlebt hat in der Geschichte vom verlorenen Sohn. And when Jesus told the story of the two sons, und als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt the hat, scholars will all agree, waren sich die Schriftgelehrten einig, that he is painting a picture of a father that no one had in their mind. Dass er das Bild von einem Vater illustriert, den es gar nicht gibt in Wirklichkeit, den man sich nicht vorstellen kann. That these people in that ancient world never saw a father like the one he described. Dass niemand je so einen Vater gesehen hat wie den, den er beschrieben hat. And you know why I think it was? Und wisst ihr warum? Because actually that father he described was doing what a mother would do. Denn dieser Vater hat eigentlich das getan, was normalerweise nur eine Mutter tun kann. Isn't it the mother that would have been watching the window day after day after day for the son to come home? Ist es nicht die Mutter, die Tag für Tag für Tag am Fenster sitzt und wartet, dass ihr Sohn nach Hause kommt? In Romans chapter 11 verse 22. Römer Kapitel 11 Vers 22. It speaks of the kindness and the severity of God. Das spricht von der Güte und von der Schwere Gottes. And isn't a mother a picture of God's goodness and a father a picture of his severity? Ist nicht die Mutter ein Bild für die Güte Gottes und der Vater ein Bild für die Strenge Gottes? Like my mother's favorite words were. Die Lieblingsworte meiner Mutter waren. Just wait till your father gets home. Warte nur, bis der Papa nach Hause just kommt. Wait. Warte nur. No, no. Nein. Don't say that, Mom. Bitte, Mama, sag oh, das nicht. Oh, yeah. Oh, yeah. You just wait. Till your father gets home. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. See, there's certain things that mom would never say. Also es gibt Dinge, die Mütter nie sagen würden. That a dad würden, probably would say. Die aber Väter like schon sagen. Like a mom would never say, if you're good. Eine Mutter würde niemals sagen, wenn du brav bist. I'll buy you a BB gun for Christmas. Dann kaufe ich dir eine Pistole zu Weihnachten. Mom would never say that. Die Mutter würde das nie mom sagen. Mom would never say, if you're not hungry. Mutter würde nie sagen, wenn du nicht hungrig and you bist don't want to eat your dinner, und nicht essen willst, that's okay, there's dessert coming anyway. Das ist auch okay, du kriegst dann eh eine Nachspeise. Like this, Mom would never say, die Mutter würde nie sagen, you know what, don't wear your coat. Du brauchst den Mantel nicht I think anziehen. It's going to get warmer outside. Ich glaube, es wird wärmer werden. There's just things that Mom doesn't say. Es gibt einfach Sachen, die Mütter nicht sagen. There's something about a mother's relationship to the children. Es gibt etwas über die Beziehung that der Mutter exceeds über die the Kinder, father's relationship. Die einfach höher ist als die Beziehung der Väter. There's a connection that I had with my mom. Gibt's eine Verbindung mit meiner Mutter? That I didn't have with my dad. Die ich mit meinem Vater nicht and hatte. And it's not because my dad was a difficult person. I don't think it would have been there even if my dad was a great person. Und das ist nicht nur, weil mein Vater eine schwierige Person ist. Ich glaube, das wäre auch gewesen, wenn er eine wunderbare Person and gewesen wäre. And he was a great person in certain ways. Und er war eine wunderbare Person. But it's this, it's this connection. Sondern es ist einfach diese that Verbindung. That comes through that difficult birth. Diese Verbindung, die durch die Schwierigkeiten der Geburt kommt. It's the connection that came when God said, "I'm going to make birth difficult." Es ist die Verbindung, die entstanden ist, als Gott gesagt hat, ich werde die Geburt schwerer machen. I think if the birth was easy, I wonder if that connection would be there like it is. Ich weiß nicht, ob die Verbindung wirklich so wäre, wenn die Geburt einfach wäre. And I wonder if it's because As God sees a lost human race about to be born or about to be to exist. Es ist so, wie wenn Gott eine verlorene Rasse sieht, die gerade geboren wird oder existiert. Here's Adam and Eve, and God's, and they've now fallen. They're separate from Him. Da ist Adam und Eva, sie sind gefallen und sie sind von ihm getrennt. They are now sinners, separated from God. Sie sind jetzt Sünder und von Gott getrennt. And then God says, you're going to give birth in pain. Und Gott sagt, ihr werdet in Schmerzen gebären. Intense pain. In starken Schmerzen. Not to punish her. Nicht um sie zu bestrafen. But I think to bless her. Sondern um sie zu segnen. To bless her because the connection to her children would be so intense. Sie zu segnen, weil die Verbindung zu ihren Kindern dadurch so intensiv werden And it would würde. Be this hidden blessing. Und es wäre dieser versteckte Segen. It would be this soil. Es wäre der Grund. That children could grow out of. Dass Kinder wirklich daraus hervorwachsen können. Because a mother speaks, if a father speaks of faith. Denn wenn ein Vater vom Glauben spricht. A mother speaks of hope. Spricht eine Mutter von Hoffnung. Mothers just never give up. Die Mütter geben einfach nie That's auf. Why the Lord said in Isaiah 49. Darum sagt der Herr in Jesaja 49. Can a mother forget? Kann eine Mutter vergessen? He didn't say, can your parents forget? Er hat nicht gesagt, können die Eltern vergessen? He said, can your mom forget? Er hat gesagt, kann deine Mutter vergessen? Sometimes they can. Manchmal können sie. But I will never forget. Aber ich werde nie vergessen. And a mom is such a picture of God's unfailing love. Und eine Mutter ist so ein Bild für die nie versagende Liebe Gottes. I had a very difficult father. Ich hatte einen sehr schwierigen Vater. And because of that, my brother, older brother, had he had his issues in life. Und deswegen hat es mein älterer Bruder wirklich schwer im Leben. Because he took the full brunt of my father. Denn er hat es einfach voll abbekommen von meinem Vater. And my brother made life difficult for us at times. And mein Bruder hat uns auch das Leben schwer gemacht. I love the guy and ich habe ihn trotzdem geliebt. And, we have a good relationship today. Und heute haben wir sogar eine gute Beziehung. But there were times where I was so angry. Aber es hat Zeiten gegeben, wo ich so zornig war. And my mother would say, und meine Mutter würde sagen, I don't care what he has done. Aber meine Mutter hat gesagt, es ist mir egal, was er getan hat. He is my son. Er ist mein Sohn. I don't care. Es ist mir egal. He's my son. Er ist mein Sohn. And she just always say that. Das hat sie immer gesagt. Robert, I don't care. He is my son. Robert, es ist mir egal. Er ist mein Sohn. But Mom, look what you're going through. Aber Mutti, schau, was du mitmachen Mom, musst mit I'm thinking of you. Ich denke an dich dabei. I'm thinking of your health. Ich denke an deine Gesundheit. He is my son. Er ist mein Sohn. What a picture of the love of God. Was für ein Bild für die Liebe Gottes. And this guy, Jabez, und dieser Mann Jabez, I wonder if what affected him the most, es würde mich interessieren, was ihn am meisten beeinflusst hat, was realizing the price that his mom paid to bring him into the world. Vielleicht hat er realisiert, was seine Mutter bezahlt hat, damit sie ihn in die Welt bringt. Now some people here you have a bad relationship with your mom. Viele Leute hier auch haben vielleicht eine schlechte Beziehung mit ihrer Mutter. Some people here, maybe your mom abandoned you. Vielleicht wurden einige sogar verlassen von ihrer Mutter. She gave birth and she just left you. Sie hat euch geboren und hat euch einfach verlassen. And so you spend your life angry. Und du bist dein Leben lang zornig darüber. I think that the greatest thing you can instill in your child, das Größte, was du dennoch machen kannst, as a parent, als Eltern, is to love your parents. Ist, dass du deine Eltern liebst. Despite everything. Unabhängig von allem, was passiert ist. There's something there. Da gibt es etwas. Just the fact that our mothers gave us birth. Schon allein die Tatsache, dass unsere Mutter uns geboren hat. Do you know that one out of every five kids in the world, every fifth kid in the world today is aborted? Jedes fünfte Kind heutzutage wird abgetrieben. Every fifth kid. Jedes fünfte Kind. Around there, somewhere around every fifth kid. Ungefähr jedes fünfte. That means there's a 20% chance that the kids that are born today, one's not gonna exist. Das heißt eine 20%ige Chance, nicht zu existieren. And then one out of every 20 children today don't have parents. Und eins von 20 Kindern heute hat keine Eltern. And then calculate all the possibilities of your mom or dad having been killed throughout history. Und dann rechnet ihr noch aus die Möglichkeiten aller Mütter, die getötet worden sind in der ganzen Geschichte. All the generations back. Durch die ganzen Generationen hindurch. Where one of your ancestors was in a war. Wo einem Krieg war. One of them, in one of the generations, all the way back. Irgendeiner Generation, alle Generationen. And there he was, your great, great, great, great, great grandfather. Das war dein Groß. And he was wounded in some battle. Und er wurde verwundet in einer Schlacht. And everything said, just give up and die. Und jeder hat gesagt, gib auf und stirb. But he didn't. Aber er hat nicht aufgegeben. That's why you're here today. Deshalb bist du hier heute. Think of how slim the possibility of us existing really is. Sehen wir, wie klein eigentlich die Möglichkeit ist, dass wir wirklich existieren heute. How easy it would have been for our mothers in a difficult time just to say, I don't want the baby. Wie leicht hätte es sein können für unsere Mutter in einer schwierigen Zeit einfach zu sagen, ich werde dieses Kind nicht bekommen. But she didn't. Aber sie hat es nicht and gesagt. Even in the worst case scenario, if she gave you up. Und sogar im schlimmsten Fall, wenn sie dich weggegeben hat oder aufgegeben, she still had you. Hat sie dich trotzdem bekommen. And you can experience the gift of life. Und du kannst die Gabe des Lebens erfahren. And there's the promise in Psalm 27:10. Und das ist das Versprechen im Psalm 27, Vers 10. That when your mother or father forsake you, I will take you up. Dass wenn dein Vater und deine Mutter dich verlassen, ich werde mich um dich kümmern. God is the great equalizer in all of this. Gott ist derjenige, der das ausfüllt. So Jabez, who has this name, son of sorrow. Also Jabez, der diesen Namen gehabt hat, Sohn der Schmerzen. We don't know much about the story, but maybe it was something like this. Wir wissen nicht viel über diese Geschichte, aber vielleicht war es ungefähr so. Maybe it was like, why am I called sorrow? Vielleicht hat er sich gedacht, warum werde ich Schmerzen genannt? Why is my name sorrow? Warum ist mein Name Schmerz? I mean, you're Fred and you're John and I'm sorrow. Du heißt Freddy, du heißt Johannes und ich heiße Schmerz. I mean, you're Benjamin and or you got all these and I got sorrow. Du bist Benjamin, ihr habt alle so nette Namen und ich muss Schmerzen heißen. Let me tell you a story. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. You see, your mom had a choice. Weißt du, deine Mutter hat die Wahl gehabt. It was either you or her. Ob du überlebst oder sie. And she let you live. Und sie hat dich leben lassen. She gave her life for you. Sie hat ihr Leben für dich gegeben. I wonder if the story was something like that. Ich wundere mich, ob die Geschichte nicht so sein könnte. Because something about his story brought him to a place where he cried out to God. Denn irgendetwas in dieser Geschichte hat ihn an den Platz gebracht, wo er wirklich zu Gott ausgerufen hat. The greatest thing that we face today, the problem. Das größte Problem, das wir heute, dem wir heute gegenüberstehen. In our families and in our church. In unseren Familien und unserer Gemeinde. Is unthankfulness. Ist die Undankbarkeit. We just don't even know what we have. Wir wissen einfach nicht, was wir haben. I was talking to Arnoldo's father. Ich habe mit Arnoldos Vater gesprochen. Who has been pastoring for years and years. Der jahrelang schon Pastor ist. He said the biggest problem I faced in the churches. Und er hat gesagt, die allergrößten Probleme, die ich in der Gemeinde, denen ich begegnet bin, was just unthankfulness. Einfach die Undankbarkeit. You serve and you serve and you serve and people are never thankful. Du dienst und dienst und die Leute sind einfach nie dankbar. Isn't that like the curse of the age? Ist das nicht einfach ein Fluch dieses where Zeitalters? We take the smallest thing and it's like justifies us being unthankful. Wir nehmen einfach die kleinste Sache zum Anlass, damit wir uns für unsere Undankbarkeit rechtfertigen. We don't even know what our mom went through. Wir wissen nicht einmal, wo unsere Mutter durchgegangen ist. Last summer, my mother was telling me stories that I didn't even dream existed. Letzten Sommer hat mir meine Mutter Geschichten erzählt, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass sie existieren. We took a 4-hour ride. Wir sind 4 Stunden gefahren. And she says, before I die, I want you to know this. Und sie hat gesagt, bevor ich sterbe, möchte ich, dass du das weißt. I said, oh my God. Ich habe gedacht, yeah, and I want you to know this. Ja, genau das möchte ich, dass du weißt. Oh my God. Wahnsinn. And I want you to know this about one of our relatives. Und ich möchte auch, dass du das weißt über unseren Verwandten. What he tried to do to me. Was er versucht hat mit mir zu tun. I would have killed him, Mom. Why didn't you say it? Warum hast du mir das nicht gesagt, Mama? Ich hätte ihn getötet. No, I'm telling you now, just before I go. Das sage ich dir jetzt einfach, bevor ich gehe. A lot of things you don't know, Rob. Es gibt so viele Dinge, die du nicht weißt, Robert. A lot of pain I went through that you don't know. Es gibt so viele Schmerzen, von denen du nichts weißt. I want you to know it. Aber jetzt möchte ich, dass du es weißt. And you know, somehow it's like God just wants us to be a thankful people. Gott will einfach, dass wir ein dankbares Volk sind. That's why there's a blessing in Ephesians 6. Drum gibt es einen Segen in Epheser 6. If you honor your mother and your father, there is a blessing commanded by God. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, dann wirst du gesegnet sein. Because if we are blind to the blessing of our mother and father, denn wenn wir blind sind gegenüber den Segnungen unseres Vaters und unserer Mutter, mom, ganz besonders der Mutter, how are we ever going to see the blessings of an invisible God? Wie können wir dann die Segnungen eines unsichtbaren Gottes sehen? I mean, there's nothing closer to us than that. Es gibt doch nichts, was uns näher steht. So I would just encourage moms. Ich möchte einfach die Mütter ermutigen. First, I just want to say thanks. Und Danke sagen. Thank you for going through everything that God has ordained. Danke, dass ihr durch alles durchgeht, was Gott bestimmt hat. Because you are a beautiful picture of His unfailing love. Denn ihr seid ein wunderbares Bild von seiner nie versagenden Liebe. God has called you to experience. Gott hat euch berufen zu erfahren. Rejected love. Was es heißt, eine Liebe, die zurückgewiesen wird. As no one can. So wie das niemand sonst erfährt. And I know mothers, you know, who are in our church who are just so grieved about the status of their kids or one of their kids. Und ich kenne viele Mütter in der Gemeinde, die so betrübt sind über die Situation, in der ihre Kinder sind. But it's a calling. Aber es ist eine Berufung. And you know, it's a story about an 8-year-old Isaiah, a king. Und es gibt eine Geschichte über einen 8-jährigen König Isaiah. And his grandfather was Manasseh. He was a wicked king. Sein Großvater war Manasseh und er war ein ganz böser König. And his father was a wicked king. Und sein Vater war auch ein böser König. And this 8-year-old boy. Und als 8-jähriger Bub. It says that he feared God. Steht geschrieben, dass er Gott gefürchtet hat. And walked in the ways of his father David. Und dass er in den Wegen seines Vaters David gewandelt David ist. Was 17 kings before him. David war eigentlich schon 17 Könige vor ihm. Don't give up hope. Gib die Hoffnung nicht auf. You are a picture of God's unfailing love. Du bist ein Bild von Gottes nie versagenden Liebe. God, wenn deine Kinder weit weg sind von Gott, don't give up hope. Gib die Hoffnung nicht Because auf. God is working through you. Denn Gott wird durch dich wirken. And one of these days, even if it's after you're gone, und eines Tages, vielleicht sogar, wenn du schon gestorben bist, and it finally clicks in, und es plötzlich passiert, the effect will be all the greater. Dann wird der Effekt umso größer sein. Oh my God, my mother loved me and loved me and loved me and loved me and loved me and loved me. Oh mein Gott, meine Mutter hat mich geliebt und geliebt und and geliebt I was und geliebt. So blind. Und ich war so blind. God forgive me. Gott vergib mir. Help me, Lord. Hilf mir, Herr. I just want to encourage you and thank you. Ich möchte euch einfach ermutigen und euch danken. There's nothing like a mom. Es gibt nichts, das so ist wie eine Mutter. I think the greatest expression of God's love that exists. Es ist der größte Ausdruck von Gottes Liebe, der existiert. Taking nothing away from Dad, of course. Das nimmt natürlich dem Papa nichts weg. Two different purposes. Das sind zwei verschiedene Berufungen. Let's pray today. Lass uns beten heute. Maybe you're here this morning and you've never received the Lord. Vielleicht bist du hier heute und du hast den Herrn noch nie angenommen. If you die this morning, where would you go? Wenn du heute Morgen stirbst, wo wirst du hingehen? Would you go to God? Wirst du zu Gott gehen? Have you ever experienced His love? Hast du seine Liebe jemals erfahren? He loves you like a mom. Er liebt dich wie eine Mutter. He brought you into existence. Er hat dich in die Existenz gebracht. And it was painful. Und es war schmerzhaft. It cost him everything. Es hat ihn alles gekostet, to save you. Dich zu retten. It cost him everything to give you the gift of eternal life. Es hat ihn alles gekostet, um dir das Leben, die Gabe des ewigen Lebens zu geben. Er weiß, was es heißt, abgelehnt zu werden. Er weiß, was es heißt, immer nur zu lieben und zu lieben. Und keine Auswirkungen zu sehen. Er liebt dich heute Morgen. Würdest du Ja sagen zu ihm? Würdest du sagen, Gott, vergib mir? Würdest du sagen, Gott, vergib mir? I want to receive your love. Ich möchte deine Liebe empfangen. Come into my life, please. Komm in mein Leben, bitte. Wash me clean. Wasch mich rein. I want to know you personally. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Say those words. Sag diese Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. Receive me back. Nimm mich zurück zu dir. Please. bitte. Maybe you're here this morning and vielleicht bist du hier heute Morgen. You need to forgive your mom. Und du musst deiner Mutter vergeben. She hurt you, she left you. Sie hat dich verletzt, sie hat dich verlassen. She beat you. Sie hat dich geschlagen. She was a terrible example. Sie war ein schlechtes Beispiel. You still have scars. Du hast noch immer Wunden. But she brought you into this world. Aber sie hat dich in diese Welt gebracht. And you can be thankful for that. Und dafür kannst du dankbar sein. We can be thankful for God. Wir können dankbar sein für Gott. Let's pray this morning. Lass uns beten. Let's ask God to do something that we can't do. Bitten wir Gott, dass er etwas tut, was wir nicht können. Lord, would you give me love for my mother? Herr, würdest du mir Liebe geben für meine Mutter? Would you heal my scars? Kannst du meine Wunden heilen? Would you give me compassion for her? Kannst du mir Geduld geben für sie? I don't know what she went through. Ich weiß nicht, wo sie durchgegangen ist. But it was hurtful to me. Aber es hat mir Schmerzen bereitet. Help me, Lord, to forgive her. Hilf mir, Herr, dass ich ihr vergeben kann. Heal my heart. Heile mein Herz. I want to know the blessing of thankfulness. Ich möchte den Segen der Dankbarkeit kennenlernen. And the freedom from bitterness. Und die Freiheit von der Bitterkeit.